länger schweigen. Liebliche Materia Medica, ein Mädchen musst du mir bald reichen. Höre selbst nur die Symptomata, höre selbst nur die Symptomata. Jedes Mal, wenn ich dein Antlitz sehe, dann ergreift mich wie die Choria. Wenn ich melancholisch von dir gehe, überfällt mich Gicht und Podagra. Überfällt mich Gicht und Podagra. Zitterblässe, eingefallene Wangen, mein schier hippokratisches Gesicht, deuten symptomatisch auf Verlangen, ehe zagend es mein Mund noch spricht. Ehe zagend es mein Mund noch spricht. Nächtlich leide ich an Akrypnia und am Tage deliriere ich, sehe stets in meiner Fantasia als Idea fixa Mädchen dich, als Idea fixa Mädchen dich. Und mein Puls und Talus hat Velletus, ist, wenn du kämpfst, frequentissimus. Stets bin ich ein quasi somnolentus und in summa morbosissimus. Und in summa morbosissimus. Willst du heute meinen Tod nicht sehen? O so eile, süße Panazee, sage mir, sonst muss ich bald vergehen. Schnell das längst erwünschte Rezipe, schnell das längst erwünschte Rezipe. Reiche mir den Julep stiller Freude, das Infusum sanfter Hoffnung mir. Sprich, der Tag der Krise sei schon heute, denn der Krankheit Lysis steht bei dir. Denn der Krankheit Lysis steht bei dir. Fomentiere mich in deinen Armen, gib mir deiner Küsse link zu sein. Schnell wird mein erstorbenes Herz erwarmen, mehr als ein Asthenikus durch Wein, mehr als ein Asthenikus durch Wein. Ach, das Kataplasma deiner Liebe ist mir mehr als Winterbalsamus. Deines Mundes Hauch dürf ich hinnehmen, wäre mir Liquor Anodinus. Wäre mir Liquor Anodinus. Wie die Floris Ulfu bis zur Haube, also steigt mein Flehen zu dir hinan. Nimm mich, ich mir das Leben raube, als Ingredienz Amoris an, als Ingredienz Amoris an. Du und ich zu einem Mann verbunden, welch ein herrliches Amalgama. Mixtum Sigma braucht zu allem Stunde, bis vollkommene Genesung da, bis vollkommene